much to shout. I can't afford it. Naked. Naked forever. Naked. Naked forever. Zwiebeln voll, Zwiebeln ab. Das Zeug, das einen fertig macht. Zwiebeln voll, Zwiebeln ab. Das Zeug, das einen fertig macht. An und trink es leer, wenn das selbe Magen bleibt nicht mehr. Ich muss kotzen. Naked, naked forever. Naked, naked forever. Zwiebeln die Freude, Zwiebeln ab. Das Zeug, das einen fertig macht. Zwiebeln die Freude, Zwiebeln ab. Das Zeug, das einen fertig macht.